Also wir sehen, dass ein starker Widerstand entsteht. Widzimy, że jest duży opór. Wahrscheinlich wird uns in Vers 9 die Synagoge genannt. Być może w tym 9 wierszu mamy nazwane te synagogi. Weil wir in Kapitel 22 auch lesen, dass Saulus von Sizilien war. Bo w 22 rozdziale czytamy, że Saul był z Sycylii. Und er spielt ja auch hier in dieser Zeit jetzt eine nicht öffentliche Rolle, aber wird besonders dann am Ende ja besonders eine Rolle spielen oder genannt. On nie odgrywa tutaj tej dużej roli, ale potem będzie ta jego rola, czy jest opisana. Und es ist sehr interessant, dass der Widerstand nicht gegen die Zeichen und Wunder entsteht. Widzimy, że ten opór nie ma miejsca z powodu znaków i cudów, sondern gegen das, was er redete. Ale z tego powodu, o czym on mówi. Und der Jesus hatte schon gesagt in Lukas 21, i Pan Jezus już to mówił w Łukasza 21, in Vers 15, dass er ihnen diese Weisheit geben wird und die Widersacher nicht widersprechen können. Że on da tą mądrość i przeciwnicy nie będą w stanie odpowiedzieć na to. Wir sehen eine dreifache Tat jetzt bei den Gegnern. I widzimy tutaj ten trojaki czyn wśród tych przeciwników. Sie schoben Männer vor heimlich in Vers 11. 11 wiersz. Podstawili tajnie czy pokryjomu mężów. Sie hetzten in Vers 12 das Volk, die Ältesten und die Schriftgelehrten auf. Oni podburzyli lud i starszych i uczonych w piśmie. Und in Vers 13 stellten sie falsche Zeugen auf. I w 13 wierszu mamy tych podstawionych fałszywych świadków. Und ihre verdrehte Gesinnung sehen wir auch durch die Reihenfolge dessen, was sie nennen. I widzimy ich pokręcone usposobienie przez to, co mówią. Czyli ta kolejna rzecz, o której mówią. In Vers 11 stellen sie Mose vor Gott. W 11 wierszu stawiają Mojżesza przed Bogiem. Und in Vers 13 die heilige Stätte, also den Tempel, vor das Gesetz. A w 13 wierszu stawiają to miejsce święte, tą świątynię, przed zakonem. Und diese Situation jetzt, die Gott gegeben hat, öffnet dann die Möglichkeit, dass Gott noch eine letzte Rede an dieses Volk Israel sendet. I ta sytuacja Bóg ją wykorzystuje, aby jeszcze raz tą ostatnią mowę do nich skierować. Zakończymy.